Zum 19. Jahrestag der Wahl des Genossen Kim Jong-il zum Generalsekretär der Partei der Arbeit Koreas, zum 71. Gründungstag der Partei der Arbeit Koreas und zum 90. Gründungstag des Verbandes zur Zerschlagung des Imperialismus fanden jüngst in Kambodscha, Deutschland und Äthiopien Seminare statt. Daran nahmen die Persönlichkeiten verschiedener Kreise und die Massen in diesen Ländern teil.